Abschnitt 60 von Interessante Kriminalprozesse, Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse, Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 60. Prozess wegen Landesverrats. Ein alsdann verlesenes Gutachten des Kriegsministeriums besagte: Die von Hensch dem Adler überlieferte Mitteilung ist in hohem Maße geeignet, das Wohl des Deutschen Reiches zu gefährden. Die Arbeit des Hensch enthält genaue Angaben über Vorschriften von Festungsneubauten, die selbstverständlich sekreter Natur sind und einer feindlichen Macht unendlichen Vorteil gewähren könnten. Das Buch des Hauptmanns Wagner ist keineswegs im Buchhandel zu haben. Major Erfling: Ich kann das Gutachten des Kriegsministeriums nur vollinhaltlich bestätigen. Dem Hauptmann Wagner ist eine Anzahl sekretes Material übergeben worden, um dies Buch zu verfassen. Das Material ist dem Hauptmann Wagner dienstlich mit der Verpflichtung, es geheim zu halten, übergeben worden. Das Buch ist eine Zusammenstellung einer Anzahl technischer Dinge über Fortifikationen und gewährt einen Einblick über die Vorschriften von Festungsneubauten. Das Buch bildet gewissermaßen ein Kompendium für Offiziere und ist nur auf dem Wege der Subskription von dem Hauptmann Wagner persönlich zu beziehen. Selbstverständlich verkauft Hauptmann Wagner das Buch nur an ihm persönlich bekannte oder direkt empfohlene Offiziere als dienstlich sekret zu behandelndes Werk. Wagner kennt jeden Einzelnen, der das Buch von ihm gekauft hat, und ist bemüht, es von den Angehörigen verstorbener Offiziere zurückzuerhalten. Die von Hensch dem Adler gemachten Mitteilungen waren in hohem Maße geeignet, dem Feinde Vorschub zu leisten. Es ist zweifellos, dass der Angeklagte sich der Strafbarkeit seiner Handlung bewusst gewesen sein muss. In dem bei dem Angeklagten vorgefundenen Wagnerschen Buche sind mehrere Stellen mit Bleistift angestrichen. Ich vermute, dass Hensch die falschen Angaben im Wagner durchstrichen hat, um die genauen Zahlen mitzuteilen. Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Samter: Der Angeklagte kann hierbei sehr wohl bona fide gehandelt haben, zumal von einer Anzahl anderer Schriftsteller Bücher über Verpanzerungen und ähnliche Dinge im Buchhandel zu haben sind. Auf Befragen des ersten Staatsanwalts Treplin bemerkte Hensch: Er habe das Buch von Wagner ebenfalls von dem Leutnant Friedrich, der es ihm aus der Bibliothek des Eisenbahnregiments geliehen, erhalten. Es folgte der Anklagepunkt betreffend die Überlieferung des Hensch an Adler, betreffend das Buch die Verwendung des Infanteriegewehres M71 nebst einer Anleitung zum Distanzschießen von A. Mieg, königlich bayerischer Major, außer Dienst. Vorsitzender: Sie geben zu, den ganzen Inhalt des Buches an Adler übermittelt zu haben? Hensch: Ich habe bloß die ersten 114 Seiten, die den ballistischen Teil behandeln, abgeschrieben. Den folgenden Teil, der die Anleitung zum Distanzschätze behandelt, habe ich nicht abgeschrieben. Ein von Hensch an Adler gerichteter Brief besagte: Ich werde Ihnen den Mieg schicken, sobald Sie mir 500 Mark vorher senden. Sie können mir diese meine Forderung der Vorausbezahlung nicht verdenken, denn wenn Sie die Arbeit haben, kann ich, wenn Sie nicht zahlen wollen, nichts gegen Sie ausrichten. Ich will eben nicht noch einmal reinfallen. Vorsitzender: Sie bleiben dabei, dass Sie nur den ersten Teil des Buches abgeschrieben und an Adler gesandt haben? Hensch: Ja. Vorsitzender: Weshalb schrieben Sie das Buch nicht vollständig ab? Hensch: Ich wäre sonst mit der Arbeit nicht fertig geworden. Ich durfte es bloß 14 Tage behalten. Vorsitzender, Sie wussten damals bereits, dass Adler Agent der österreichischen Regierung ist und wussten ferner, dass er die Arbeit an die österreichische Regierung verkaufen wollte? Hensch, jawohl. Ich hielt jedoch den Inhalt des Buches nicht für sekret, da ich ähnliche Dinge schon einige Jahre vorher in anderen Büchern gelesen hatte. Vorsitzender, von wem erhielten Sie das Buch? Hensch, von dem Hauptmann Tiede in Kohlberg. Hauptmann Tiede, ich habe dem Hensch das Buch von Mieg auf dessen Ansuchen geliehen. Ich war der Meinung, Hensch sei erst einige Zeit vorher abgegangen und infolgedessen sei ihm das Buch ebenso bekannt wie mir. Selbstverständlich hielt ich den Inhalt des Buches für sekret. Ich glaubte jedoch, keinen Anstand nehmen zu sollen, es einem Manne wie Hensch zu leihen. Ein hierauf verlesenes Gutachten des Kriegsministeriums besagte: Dem ehemaligen bayerischen Hauptmann Mieg ist zurzeit amtliches Material behufs Zusammenstellung des Buches übergeben worden, um eine Instruktion für die Infanterieoffiziere zu schaffen. Das Buch ist vollständig sekret und die Mitteilung seines Inhalts an eine fremde Macht für das Wohl des Deutschen Reiches schädigend. Dies musste auch dem Hensch bekannt sein. Jeder Offizier hatte die Pflicht, das Buch aufs strengste geheim zu behandeln. Major von Goßler bestätigte dies Gutachten und führte aus: Es wurde zurzeit ein Gewehr erfunden, das bedeutend besser als das Zündnadelgewehr war. Die praktische Anwendung machte jedoch Schwierigkeiten. Es musste deshalb darauf bedacht genommen werden, Einrichtungen zu treffen, das Gewehr besser zu konstruieren, um eine Überlegenheit über den Feind zu gewinnen. Deshalb wurde sowohl auf die bessere Schießausbildung des einzelnen Mannes sowie auf eine bessere Instruktion für die Feuerleitung bedacht genommen. Anlässlich dessen wurde Hauptmann Wagner unter Überreichung des nötigen Materials mit der Zusammenstellung des Buches beauftragt, das den Infanterieoffizieren als geheime Instruktion für die Feuerleitung dienen sollte. Wenn der Inhalt des Buches einer fremden Macht bekannt wurde, dann war selbstverständlich das Wohl des Deutschen Reiches gefährdet. Auf Befragen des Vorsitzenden bemerkte der Sachverständige: Die in dem Buche enthaltenen Einzelheiten waren wohl bekannt. Das System bezüglich der Feuerleitung war jedoch lediglich der deutschen Regierung bekannt und sollte das geistige Eigentum der deutschen Infanterieoffiziere werden. Durch den Umstand, dass das Buch in Regimentsbibliotheken vorhanden war, wurde sein sekreter Charakter nicht beseitigt. Die Geheimhaltung der mitgeteilten Seiten 1 bis 114 war für das Wohl des Deutschen Reiches ebenso geboten wie der übrige Teil des Werkes. Vorsitzender, Angeklagter, auf dem Buche steht noch extra gedruckt, streng geheim zu halten. Hensch, ich stelle auch keineswegs den sekreten Charakter des Buches in Abrede. Allein das, was in dem Buche enthalten, ist lange vorher durch die verschiedensten Bücher bekannt gewesen. Auch in Österreich war das, was in dem Buche mitgeteilt ist, längst bekannt. Vorsitzender, und trotzdem ließ die österreichische Regierung sich das Buch schicken und zahlte 500 Mark dafür? Hensch, ich habe kein Geld dafür erhalten. Vorsitzender, hat Adler auch nichts dafür bekommen? Hensch, das weiß ich nicht. Adler schrieb mir, er könne mir Geld dafür nicht schicken, da das Buch längst bekannt, mithin ohne Wert sei. Der Angeklagte führte noch unter Anführung verschiedener Schriftsteller aus, dass der Inhalt des Mieg'schen Buches vollständig bekannt war. Major von Goßler: Die nicht offiziellen Publikationen der höheren aktiven Offiziere sind allerdings für eine fremde Regierung wertlos, da diese die Intention der Militärbehörde nicht erkennen lassen. Landgerichtsrat Brausewetter und Amtsgerichtsrat Pniower bekundeten übereinstimmend, Hentsch habe ganz ausdrücklich bekannt, dass die Auslieferung des Miekschen Buchers an Österreich strafwürdig sei. Am vierten Verhandlungstage verlas der Vorsitzende, Senatspräsident Trenkmann, zwei Briefe, die Hentsch an Adler am 23. und 24. Oktober 1880 gesandt hatte. Der erste Brief lautete: Die 60 Mark habe ich erhalten. Die Instruktion für den Generalintendanten habe ich Ihnen gesandt. Das Magazin kann ich augenblicklich nicht beschaffen. Die Kontrolle ist augenblicklich eine so strenge, dass kein Arbeiter auch nur ein Stückchen Papier mit herausnehmen darf. Wenn Sie mir jetzt 1000 Mark geben, dann wäre ich nicht imstande, es Ihnen augenblicklich zu beschaffen. Fremde Mächte haben schon 5600 Mark dafür zahlen wollen. Augenblicklich ist jedoch absolut kein Exemplar zu erlangen. Wenn es zu erhalten ist, dann bin ich jedenfalls der Erste, der es bekommen wird. Für 120 Mark wird es, meiner Meinung nach, beschafft werden können. Ich will bloß 20 Mark dabei verdienen. Senden Sie also 140 Mark, dann dürfte es sich schon beschaffen lassen. Ich bin in der Lage, Ihnen auch eine Zeichnung von den neuen Revolvern zu liefern, mit denen demnächst die Kavallerie ausgerüstet werden soll. Ferner kann ich Mitteilungen des Ingenieurkorps liefern. Allerdings darf hierbei der günstige Augenblick nicht wieder versäumt werden. Es darf nicht wieder geknausert werden. Am 26. Oktober 1880 schrieb Hentsch an Adler: Bester Herr, leider vermag ich das Magazin immer noch nicht zu beschaffen. Augenblicklich kann es keine Macht der Erde erhalten. Selbst dem Prinzen Wilhelm ist die Aushändigung eines Exemplars abgelehnt worden. Allein ich werde es schon erhalten, wenn Sie 150 Mark anlegen wollen. 50 Mark will ich dabei aus meiner Tasche zulegen, denn unter 200 Mark ist es keinesfalls zu beschaffen. Mehr als 50 Mark kann ich aber nicht verlieren. Aber ich will es Ihnen beschaffen, um Ihrem Auftraggeber zu zeigen, dass ich leistungsfähig bin. Dass Ihr Auftraggeber bessere Quellen hat, bezweifle ich. Die Bücher kann ich augenblicklich nicht beschaffen. Ich ersuche Sie aber dringend, die 37 Mark mir sofort telegrafisch zu senden. Ich hoffe bestimmt, das Geld noch heute zu erhalten. Vorsitzender: Was war das für ein Magazin? Hentsch: Das Löwische Magazin, eine Anlage zum Mausergewehr. Es war vollständig bekannt und längst patentiert. Major Erfling: Das Löwische Magazin war nicht bekannt, sondern ein Geheimnis der deutschen Armee und seine Geheimhaltung im Interesse des Deutschen Reiches geboten. Hentsch: Ich bleibe dabei, dass das Magazin längst bekannt war. Vorsitzender: Sie haben dem Adler ferner ein Reglement für die Geldverpflegung der deutschen Armee im Kriege gesandt? Hentsch: Ich habe allerdings das Reglement für die Geldverpflegung der Truppen im Kriege angeboten, aber nur ein solches Reglement für den Frieden gesandt. Vorsitzender: Ferner haben Sie dem Adler angeboten: Anleitung von Schießversuchen gegen Hartgusspanzerungen, Anleitung zum Zerstören von Eisenbahnschienen und Telegrafenleitungen, Anleitung zur Unterbrechung von Eisenbahnfahrten der Kavallerie, die Felddienstordnung, Instruktion betreffend Sprengpatronen und Zünder, eine Instruktion der Verwaltung von königlichen Pulverfabriken, eine Instruktion zur Anlegung von Wallgängen und so weiter. Hentsch: Jawohl, alle diese Sachen habe ich aber bloß angeboten. Im Übrigen sind alle die Sachen nicht sekret gewesen. Die meisten waren längst im Buchhandel zu haben. Vorsitzender: Die Gutachten des Kriegsministeriums besagen, dass all diese angebotenen Sachen streng sekreter Natur waren und ihre Geheimhaltung zum Wohle des Deutschen Reichs geboten war. Angeklagter: Bei den Akten befindet sich eine Rechnung von der Buchhandlung Stankiewicz in Berlin, die beweist, dass ich die Instruktion für die Verwaltung der königlichen Pulverfabrik dort gekauft habe. Major von Goßler: Ich muss bemerken, dass allerdings gewisse Sachen im Buchhandel zu haben sind, die aber bloß an Offiziere verkauft werden. Wenn dem Angeklagten eine solche Instruktion verkauft worden ist, so ist dies geschehen, weil er sich als preußischer Offizier vorstellte. Der Buchhändler konnte doch wohl auch nicht ahnen, dass ein preußischer Offizier solchen Missbrauch mit einem sekreten Buche treiben wird. Ich will noch bemerken, dass die betreffende Instruktion, zum Beispiel an Militärbevollmächtigte fremder Staaten, nicht verkauft werden darf. Dasselbe Verfahren wird auch bei anderen Sachen, die nur für die Offiziere der deutschen Armee bestimmt sind, beobachtet. Der Vorsitzende verlas im Weiteren einen Brief des Hentschan Adler von Anfang Januar 1882. Geehrter Herr Adler, zuerst meine herzliche Gratulation zum neuen Jahre. Für die übersandten 25 Mark sage ich Ihnen besten Dank. Ich erwarte jedoch bis spätestens zum 16. weitere 30 Mark und ersuche Sie, die weitere Schuld in monatlichen Ratezahlungen in Höhe von 25 Mark abzuzahlen. Ich ersuche Sie aber dringend, mich nicht in Verlegenheit zu lassen und sich nicht wieder in Schweigen zu hüllen. Ich bin in der Lage, Ihnen ein Programm über Schießversuche und des Weiteren eine Zeichnung über den Mauerbau für die Befestigung Deutschlands zu senden. Ich ersuche Sie aber nochmals, mich nicht in Verlegenheit zu lassen. In einem anderen Briefe schrieb Hentschan Adler: Wenn er nicht mehr abnehmen will, so muss er doch wenigstens die bestellten Sachen bezahlen. Am 18. Januar 1882 schrieb Hentschan Adler: Ich bin in der Lage, Ihnen ein Buch über Pulverversuche zu verschaffen. Dies ist jedoch sekret und unter 900 Mark nicht zu erhalten. Die Beschaffung eines solchen Buches wäre das beste Mittel, um mit Russland wieder anzuknüpfen. Vorsitzender: Nun, Hentsch, Sie hatten also 1882 noch die Absicht, mit Russland wieder anzuknüpfen? Hentsch: Das angebotene Buch war im Buchhandel für 12 Mark zu haben. Ich habe diesen Brief geschrieben, um endlich einmal Russland loszuwerden. In einem ferneren Briefe forderte Adler von Hentsch eine Mitteilung über die Konstruktion, Leistungsfähigkeit und Zerstörbarkeit eiserner Eisenbahnbrücken. Am 31. Januar schrieb Hentschan Adler: Bester Herr Adler, ich war leider genötigt, eine Stellung anzunehmen und kann mich um andere Sachen wenig kümmern. Ich habe auch kein Geld, um mir Material zu beschaffen. Warum haben Sie mich in Verlegenheit gelassen? Sie verschulden alles. Ich habe Sie ja zeitig genug auf die Sachlage aufmerksam gemacht. Die Sachverständigen bekundeten, dass all die angebotenen Dinge sekret waren und nur durch großen Vertrauensbruch in die Hände Unberufener gekommen sein können. Die Geheimhaltung all dieser Sachen lag im dringenden Interesse des Deutschen Reiches. Es wurde alsdann Kriminalkommissar Paul, Dresden, vernommen. Ich bin seit 1878 in Dresden Kriminalkommissar und habe nichts wahrgenommen, was darauf schließen ließ, dass Kraschewski jemals mit einer fremden Regierung in Verbindung getreten ist. Ausländer werden in Dresden schärfer als Inländer beobachtet. Das ist auch bezüglich des Kraschewski geschehen, der von 1863 bis 1869 als Ausländer in Dresden gelebt und erst 1869 seine Angehörigkeit als sächsischer Staatsbürger nachsuchte. Die Personalakten des Kraschewski ergaben jedoch nichts Gravierendes gegen ihn. Er lebte auch sehr zurückgezogen. Es war sehr schwer, Zutritt zu ihm zu erhalten. 1879 wurde in der in Dresden bestehenden Druckerei des Kraszewski ein litauisches Buch gedruckt. Anlässlich dessen wurden wir von der Gumbinner Polizeibehörde auf Kraszewski aufmerksam gemacht. Seit dieser Zeit wurde er ziemlich streng observiert. 1879 erhielten wir eine Zuschrift aus Posen mit der Mitteilung, dass Kraszewski mit einem dort wegen politischer Umtriebe angeklagten Kaschielski in Verbindung stehe. Am folgenden Tage bot Hensch dem Adler sehr wichtige sekrete Sachen über die zur Einrichtung gelangenden Sturmvorrichtungen für 200 Mark an. Da jedoch damals die Geschäfte mit Russland bereits ins Stocken geraten waren, wurde diese Offerte nicht angenommen. Auf Antrag des Oberreichsanwalts wurde für die Verhandlung über diese Angelegenheit die Öffentlichkeit ausgeschlossen. In der geheimen Sitzung wurde die Beweisaufnahme beendet und beschlossen, den Zeugen Kossmann nicht zu vereidigen, da er der Teilnahme am Landesverrat dringend verdächtig sei. Am fünften Verhandlungstage begannen die Plädoyers. Vertreter der Reichsanwaltschaft, erster Staatsanwalt Treplin. Dank der Leitung der Verhandlungen sind manche bisherige Zweifel gehoben, manche dunklen Punkte aufgeklärt worden. Da die uns vorgeführten Tatsachen noch in unserer aller Erinnerung sind, so erübrigt es, noch einmal des Näheren darauf einzugehen. Ich will daher die Anklage zunächst von einer anderen Seite betrachten. Nach dem Paragraphen 92 des Strafgesetzbuches, der Anklage zugrunde liegt, ist es strafbar, wenn jemand Nachrichten, deren Geheimhaltung im Interesse des Deutschen Reiches einer anderen Regierung gegenüber geboten ist, veröffentlicht. Der Angeklagte Hensch hat, um mich eines kaufmännischen Ausdrucks zu bedienen, auf Vorrat gearbeitet. Es ging ihm, wie er an Adler schrieb, so viel Material zu, dass er stets großen Vorrat hatte. Nun könnte man bei der Beurteilung der Sachlage sagen, wir leben ja im tiefsten Frieden. Nein, meine Herren, wir befinden uns leider in einem unaufhörlichen Kriegszustande. Klarheit haben wir über die Situation nicht, da wir es hier mit Verrat zu tun haben, und zwar mit Verrat von allen Seiten. Das ist ja das Gefährliche beim Landesverrat, dass, sobald einer Regierung etwas mitgeteilt ist, auch die andere Regierung diese Nachricht haben will. Es handelt sich hier zunächst um den Truppenaufmarsch nach der Westgrenze, um die Fortifikation von Metz. Man sollte nun glauben, an solchen Dingen könne nur Frankreich Interesse haben. Nein, auch die russische Regierung kauft die Arbeit. Der Angeklagte Hensch verkaufte zunächst den Truppenaufmarsch an Frankreich. Und für genau dieselbe Arbeit bietet der russische Bevollmächtigte Major von Feldmann 7000 Mark. Das Vaterland ist fortdauernd in seinem Wohle aufs Höchste bedroht. Und sicherlich wird es jedermann unserer Regierung Dank wissen, dass die Regierung mit aller Energie vorgeht, um diese Verräter, diese unsauberen Gesellen loszuwerden. Der hier zur Verlesung gelangte Brief des Fürsten Bismarck, der uns die Tätigkeit der polnisch-militärischen Gesellschaft schildert, zeigt uns, welche Gefahren durch solche Verräter dem Vaterlande drohen. Selten ist wohl so überzeugend der Beweis für den vollendeten Landesverrat gerührt worden, als in dieser Verhandlung. Dass die Arbeiten nicht für eine Zeitungsredaktion, sondern für eine fremde Regierung bestimmt waren, ist durch die Beweisaufnahme hinlänglich dargetan. Für ein Journal hatten die Nachrichten nicht das mindeste Interesse. Bei Nachrichten, die zur Publikation in einem Journal bestimmt sind, dürfte es wohl auch kaum so sehr auf all die Einzelheiten ankommen. Es sind hier vielfach Zweifel über das Wort Geheimhaltung geltend gemacht worden. Die Behörde, die ich zu vertreten die Ehre habe, stellt sich auf den Standpunkt, dass sie weniger darauf Gewicht legt, ob sekretes Material geliefert worden ist, sondern ob die Angeklagten objektiv schädliches Material einer fremden Regierung geliefert haben. Es ist geltend gemacht worden, dass das Buch von Meek nicht sekretiert war und viele andere Dinge im Buchhandel zu haben waren. Allein, meine Herren, trotz dieser Tatsachen waren die Dinge sekret. Sie waren nur Offizieren der deutschen Armee zugänglich und ihre Übermittlung an eine fremde Regierung, dem Vaterlande, schädlich. Wären die Dinge allgemein zu haben gewesen, dann hätten fremde Regierungen nicht solche hohen Summen dafür geboten. Adler verlangte von Hentsch das Buch von Meek. Hentsch schrieb dem Adler: »Ich kann das Buch für 500 Mark beschaffen.« Wäre das Buch von Meek allgemein zugänglich gewesen, dann hätte man nicht solche Anstrengungen gemacht, um es zu erhalten. Hentsch arbeitete Tag und Nacht, um das Buch abzuschreiben. Die Frage, wodurch Hentsch in den Besitz sekreten Materials gelangt ist, will ich nicht weiter untersuchen. Wir wissen ja, dass es kaum möglich ist, alles Material unter Verschluss zu halten. Wir haben gesehen, dass selbst ein Mann von der Stellung des Stallmeisters Plinzner keinen Anstand nahm, dem Hentsch eine geheime Instruktion über die Pferdeaushebung zu geben. Dass der Truppenaufmarsch nicht für ein Journal bestimmt war, geht aus dem Briefe des Angeklagten Kraszewski an Adler hervor. Aus diesem Briefe ist zu ersehen, die französische Regierung wünscht, mit peinlichster Genauigkeit alle Einzelheiten über den Truppenaufmarsch zu wissen. Ich will nun zu einem anderen Punkte übergehen und zunächst die Persönlichkeit des Angeklagten Kraszewski betrachten. Es drängt sich die Frage auf, wie kann Kraszewski, dieser alte Mann, der anscheinend in stiller Zurückgezogenheit in der Nordstraße in Dresden wohnte, dazu zum Landesverräter zu werden? Nun, meine Herren Richter dieses höchsten Gerichtshofes, es ist zu erwägen, dass der Angeklagte von Kraszewski Pole ist. Es gilt fast jedem Polen als Axiom, für die Wiederherstellung des Königreichs Polen zu wirken. Es gibt ja eine Anzahl Polen, die resigniert den Verhältnissen entgegensehen. Zu diesen Leuten zählt jedoch der Angeklagte von Kraszewski nicht. Der Angeklagte von Kraszewski war allerdings kein Revolutionär im gewöhnlichen Sinne. Dazu war er zu alt und zu reich an Erfahrung. Er hatte drei blutige, erfolglose Revolutionen mit durchlebt. Er wusste, dass mit dem Säbel in der Hand nichts auszurichten war. Allein, er war trotzdem in eifrigster Weise für die Wiederherstellung Polens tätig. Er versuchte das, da er den anderen Weg augenblicklich nicht für geboten hielt, in anderer Weise, und zwar durch Belehrung seines Volkes, zu bewirken. Er gewann sich auch dadurch die vollen Sympathien seiner Landsleute, wie die Feier seines 50-jährigen Schriftstellerjubiläums in Krakau bewiesen hat. Aus den von dem Angeklagten geschriebenen Romanen geht zur Evidenz hervor, dass der Angeklagte von Kraszewski ein Feind der Deutschen und ein Freund der Franzosen war. So zum Beispiel heißt es in einem seiner jüngst geschriebenen Romane: »Der Sachse ist stupide, mit eingefallenen Schultern. Seinen Mund öffnet er nur zum Fluchen.« Verteidiger Rechtsanwalt Saul: »Ich muss doch gegen die Verlesung eines Buches protestieren, das nicht Gegenstand der Beweisaufnahme gewesen ist.« Staatsanwalt: »Dann werde ich mich auf bloße Erwähnungen beschränken. Ich halte dies zur Charakteristik des Angeklagten Kraszewski für erforderlich.« Vorsitzender: »Ich habe nichts dagegen, wenn der Herr Vertreter der Reichsanwaltschaft eine kleine Exkursion Berufscharakterisierung des Angeklagten macht. Staatsanwalt fortfahrend. An einer anderen Stelle des Romans heißt es, die Berliner, einmal mit Weißbier angefüllt, gleichen losgelassenen Bestien, denen mit dem Bajonett zu begegnen ist und die mit dem Palasch auseinandergetrieben werden müssen. Und was sagt Kraschewski von den Franzosen? Schön wie ein Königssohn, gerade gewachsen. Vorsitzender, ich möchte den Herrn Vertreter der Reichsanwaltschaft ersuchen, mich nicht in die Lage zu bringen, ihn in dieser seiner Exkursion zu unterbrechen. Staatsanwalt, dann werde ich davon aufhören. Es genügt ja auch, um erkennen zu lassen, wie Kraschewski über Deutschland dachte. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass die Polen sich zumeist mit den Franzosen auf dem Schlachtfelde gegen Deutschland zusammenfanden. Dass der Angeklagte Kraschewski nicht als blindes Werkzeug gehandelt hat, wie er behauptet, ist durch die Beweisaufnahme hinlänglich dargetan. Der Angeklagte schrieb dem Adler: »Wir können nur durchaus Zuverlässiges gebrauchen, sonst zahlen wir nicht einen solch hohen Preis.« Daraus geht wohl zweifellos hervor, dass Kraschewski nicht bloß Abschreiber war, sondern ganz direkt mit der französischen Regierung in Verbindung stand. Es handelte sich nämlich um den Aufmarsch, und dabei kommt es auf Tage, auf Stunden an, wenn man dem Feinde zuvorkommen will. Was Kraschewski außer den hier zur Verhandlung gelangten Dinge fremden Regierungen mitgeteilt hat, dürfte absolut nicht festzustellen sein. 7.000 Mark hat Kraschewski an Adler für die Herausgabe der Briefe gezahlt, um sie sofort zu verbrennen. Wenn man erwägt, welches Material die hier zur Verlesung gelangten Briefe ergeben haben, dann kann man sich ein ungefähres Bild von dem Inhalte der verbrannten Briefe machen. Ich gehe nun zu der Charakteristik des angeklagten Hentsch über. Ein widerwärtiges Bild tritt uns hier entgegen. Hentsch war Offizier der deutschen Armee, er trug den Rock seines Königs und er hatte diesem den Eid der Treue geschworen. Er hat diesen Rock beschmutzt und den Eid gebrochen, sein eigenes Vaterland dem Feinde verraten. Widerwärtig ist das Bild, das uns hier entgegentritt, auch deshalb, weil der Angeklagte in eine Gesellschaft geraten ist, deren nähere Bezeichnung sie mir erlassen werden. Es handelt sich hier nicht um Verrat, sondern wir finden ihn in der Gesellschaft von Verrätern. Der Angeklagte muss es sich gefallen lassen, dass ihn ein Mensch wie Adler einen Spitzbuben nennt, dass er sich von Adler sagen lassen muss: »Ich glaubte, es gibt noch eine gewisse Spitzbubenehrlichkeit. Allein auch diese scheinen sie nicht einmal zu besitzen.« Dass der Angeklagte Hentsch sich der Tragweite seiner Handlungsweise vollständig bewusst war, bedarf wohl keiner weiteren Ausführung. Ebenso ist es zweifellos, dass der Angeklagte Hentsch in allen Fällen Materialien geliefert hat, deren Geheimhaltung einer fremden Regierung gegenüber zum Wohle des Deutschen Reiches geboten war. Dass sich Hentsch auch des versuchten Landesverrats schuldig gemacht hat, wird gewiss keinem Zweifel unterliegen. Die Art und Weise, wie er sich Kenntnis von den neuen Sturmgeräten zu verschaffen suchte, gibt eine weitere Charakteristik für seine Handlungsweise. Ich komme nun zu der Stellung der Strafanträge. Von der Zubilligung mildernder Umstände kann bei beiden Angeklagten nicht die Rede sein. Das Wort Zuchthaus ist ein sehr hässliches Wort, und es ist traurig, dass ein solch alter Mann wie Kraschewski noch ins Zuchthaus wandern muss. Allein die Gerechtigkeit handelt mit verbundenen Augen und kann das hohe Alter des Angeklagten von Kraschewski nicht in Betracht ziehen. Ich beantrage deshalb gegen den Angeklagten Hentsch eine Zuchthausstrafe von 10 Jahren und 10 Jahre Ehrverlust. gegen den Angeklagten von Kraszewski 5 Jahre Zuchthaus und 5 Jahre Ehrverlust. Ende von Abschnitt 60. Aufgenommen von Claudia Sterngucker.